I want to quickly preach this message that the Lord gave me to preach. Amen. Amen. Because of some few things that some of us are passing through. Amen. Amen. Amen. Es gibt einige Sachen, die unsere Gemeinde vorgehen und die ein paar Leute durchmachen. Und deswegen möchte ich ein paar Worte zu diesem Thema teilen. And in all this, we still need the Holy Spirit to help us. Und in all dem brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft. We need a helper. Wir brauchen einen Helfer. We need a helper. Wir brauchen einen Helfer. Without a helper, we can never. Ohne einen Helfer können wir das nicht schaffen. You know, the Word of God is so deep. Gottes Wort ist so tiefgründig. Christ's Word is so deep. Das Wort von Christus ist so tiefgründig. And it's so hard to understand. Es ist so schwer zu verstehen. And to keep it is so it's impossible. Und es zu halten ist unmöglich. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. We need the Holy Spirit as Wir brauchen den Heiligen Geist als Helfer. To help us to hear it. Der uns hilft es zu hören. Because to hear it is different from to understand it. Ist anders als verstehen. You can hear it and never understand it. Du kannst es hören und es niemals verstehen. Praise the Lord. Halleluja. And you can understand it and never be able to even use it. Ohne es zu benutzen. Amen. Amen. Be conscious of your word. Wir müssen uns unserer Worte bewusst sein. No, of your word, the word, W-O-R-L-D. Achso, Bewusstsein der Welt. Be conscious, be aware of your word. Sei dir deiner Welt bewusst. Our world, just write our world. Unsere Welt. Amen. Amen. Our world. Unsere Welt. Praise the Lord. Halleluja. Be conscious of our world. Sei dir unserer Welt bewusst. You see, you are to be aware of this world that you are born into. Diese Welt, die du geboren worden bist, musst dir bewusst sein. The Holy Ghost. Die Welt vom Heiligen Geist. The world of this of God's Son. Die Welt von Gott, diesem Sohn. The world of God the Father. Gott des Vaters. And the world of God the Holy Ghost. Und Gott der Heilige Geist. Praise the Lord. Halleluja. Be conscious of Christ's word. Die Welt von Christus muss dir bewusst sein. Christ's word is our world. Die Welt von Christus ist unsere Welt. Always remember there are two worlds. Erinnere dich immer daran, dass es zwei Welten gibt. Amen. Amen. Two worlds. Zwei Welten. The natural world and the supernatural world. Die natürliche Welt und die übernatürliche Welt. Amen. Amen. Always know that. Always be conscious of it. Amen. Immer bewusst. Because in anything, whatever decision you are going to take, jede you are going Entscheidung to choose. Triffst, wirst du dich, am I going to operate from the natural world? Wirst du von der natürlichen Welt or am I going to operate from the supernatural world? Wirst du aus der übernatürlichen Welt agieren? Amen. Amen. You choose the path to go. Du entscheidest dich, welchen Weg du einschlägst. You know, things can come to you. Dinge können auf dich zukommen. You are going to choose und du wirst to entscheiden, an wen du glaubst. The natural world. Die natürliche Welt or the supernatural oder die übernatürliche Welt von Christus. You know, you are going to choose one. You cannot du wirst be in eine both Sache entscheiden. Du kannst auf beiden Seiten Amen. Sein. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know when it is winter. Wenn es Winter ist. Or summer. Oder Sommer. You know people are aware that this is the season. We are in a certain season. Sind sich Leute dessen bewusst? You know because our five senses is telling us. Unsere fünf Sinne sagen uns. We are in winter. Es ist jetzt Winter. Because we can feel the cold. Aber die Kälte wieder. Amen. We can see the calendar. Amen. Sehen den Kalender. We can see the month. Sehen den Monat. We can see. You know there are things we can see. Es gibt Dinge, die wir sehen. You know, our five senses speaking to us. Unsere fünf Sinne, die zu uns sprechen. But Christ's word. Aber die Welt von Christus. It's a world that you know there is no the five senses can never work there. Die fünf Sinne können da nicht funktionieren. Amen. Amen. It doesn't work there. Es funktioniert dort nicht. Praise the Lord. Halleluja. His word is the word we cannot feel. Sein Wort ist seine Welt ist eine Welt, die wir nicht fühlen. This word is the word that you cannot even see. Eine Welt, die wir nicht sehen können. Jesus said it. Jesus hat es gesagt. He said the kingdom of God is in you. Das Königreich Gottes ist in dir. It's not outside there. Und nicht draußen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. In John 17, we still have it later. Luke 17. Go there. Let's go there. Lukas 17. Praise the Lord. Halleluja. Luke 17. We still have it later, but let me read it now. Luke 17, 20 and 21. Lukas 17, 20 und 21. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, you know, they were demanded, they asked, sie haben gefragt, when will the kingdom of God come? Wann kommt das Königreich Gottes? You know, because they thought they were going to experience it. Sie dachten, sie werden es erfahren. You know, by your five senses. Durch ihre fünf Sinne. You can see this is the building. Du kannst sehen, dass das or das this Gebäude is the city. Oder dass das die Stadt or this is, you know, as you see things. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He answered them and said, the kingdom of God coming not with observation. Do you see that? Praise the Lord. Halleluja. You know things in the natural world, they come with Dinge observation. In der natürlichen Welt, you know, kann man sehen. Man kann sie beobachten. You can see that with your five senses. So he said that the kingdom of God, aber das Königreich Gottes, cometh not with observation. Das kann man nicht beobachten. Your five senses can never work there. Weil fünf Sinne können da nicht funktionieren. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Neither, verse 21. Neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is within you. Praise the Lord. Halleluja. That's why it takes the Holy Ghost to see it. Deswegen braucht es den Heiligen Geist, um es zu sehen. That's why it takes the Holy Ghost to believe it. Es braucht den Heiligen Geist, um es zu glauben. You know, to be saved, for you to believe you are saved. Und du glaubst, dass du errettet bist. It takes the Holy Ghost to believe. Es braucht den Heiligen Geist, um es zu glauben. Amen. Amen. You know, when you see things happening. Wenn Dinge passieren. Things happening. Dinge you know, right now you can't be rejoicing. The next heute freust du dich, aber in der nächsten Minute kann sich alles wieder ändern. Today can be a day of joy. Heute kann ein Tag der Freude sein. Tomorrow, you know, natural, in the natural world. In der natürlichen Welt. You know, things, you know, there's no permanent joy. Ändern sich Dinge so schnell. There is no permanent es gibt keine beständige, there is no Freude permanent rest. Oder beständige Ruhe. You know, relationship is a matter of time. Eine Beziehung ist eine Frage der Zeit, da gibt es ein Problem. Except you are in the spirit. Es sei denn, man ist im Geist. And that's why the Bible said we are to live there. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen da leben. The just shall live by faith. Die Gerechten sollen durch den Glauben leben. The just shall live in die Gerechten the sollen im Geist leben, in der geistlichen Welt. If not, no peace, no rest. Wird es keinen Frieden und keine Ruhe Amen. Geben. Amen. Because the natural rest. Weil die natürliche the natural Ruhe, peace, der natürliche Frieden, the natural joy, die natürliche Freude sind nur zeitlich. He said the kingdom of God. Das Königreich Gottes. You cannot observe it. Kannst du nicht beobachten. It's not by seeing with your natural eye. Du siehst es nicht mit deinen natürlichen Augen. It's not by seeing. You know, it's not by, you know, what to hear. Das hast du you know, you don't believe it. Du glaubst es don't, nicht. You don't feel it. Auch wenn du es nicht fühlst. You know, you cannot see that it is there. Kannst, you cannot see the money is there. Du siehst es but you believe that it's there. Dass es da ist. It's, you know, even in the Old Testament. Selbst im Alten Testament. That was the life. Das war ihr Leben. They live by faith. Sie haben durch den Glauben gelebt. Oh, that's Hebrew 11. Hebrew they 11. All live by faith. Sie haben alle durch all Glauben gelebt. Alle. All of them. Without faith, you cannot please God. Ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. They all live by faith. Sie haben durch Glauben gelebt. Oh, Daddy. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Hebrew 11. Hebräer 11. You know, Elisha had to live by faith. Elijah musste durch den Glauben. If not, he will be defeated by the Syrian army. Sonst hätte die syrische Armee ihn zerstört. You know, he started something. Er hat etwas angefangen. He started something. Er hat etwas angefangen. But he has to bring it to the end. Aber er muss es zu Ende bringen. You know, sometimes we start something, but we manchmal fangen wir etwas an, aber wir können es nicht zu Ende bringen. You know, he was revealing secret. Er hat Geheimnisse offenbart. The king of Israel. Dem König von Israel. And you know the Syria army, you know the Syria, they knew something was happening. Die Syrer wussten, dass etwas passiert. And they noticed that, you know, any time they plan. Und ihnen ist aufgefallen, you know, before planen, they know it, the Israel, they already know it, the Israelites. Sie wissen, die Israeliten schon was. And you know, passiert. One of them now asks, their head now asks, who is doing this? Who is passing information to them? Und ihr Führer hat dann gefragt. Wer von euch ist hier ein Spitze, ein Spion, der hier irgendwas weitergibt? There's a leak. Somebody is leaking the news. Hier ist irgendjemand, der Informationen weitergibt. You know, you know. And one of them said there is nobody. Und da hat einer gesagt, es gibt niemanden, der hier. But there is a man of God. Es gibt einen Mann Gottes. That is among them. Der unter ihnen. That anything you say in your bedchamber. in deinem Zimmer sagst, weiß er schon. Und das wird dir weitergehen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Elijah knew that there was going to be problem. Elijah wusste, dass es ein Problem gibt. Better for all, he was not afraid of anything. Er hatte keine Angst vor nichts. Amen. Amen. He was not afraid of anything. Er hatte keine Angst vor nichts. He did not back up. Er hat nicht, er hat keinen Rückzug gemacht und er hat auch nicht aufgegeben. And then I sent somebody, you know, they sent army to go and get him. Und sie haben eine Armee losgeschickt, um ihn zu finden. And you know, they came to him. Und sie kamen zu ihm. Elijah have to operate in the spirit, from the spirit. Und Elijah musste von der geistlichen Welt aus arbeiten. You know, when things come, you know, you have to know how to live in that spirit world. Du musst wissen, wie du in der geistlichen Welt lebst. You have to know how to operate from there. Du von da. You know, if there is darkness here, if you don't know how to on the light or where the light is. Wenn es hier dunkel ist und du den Lichtschalter nicht findest, if it is, you know, you don't know where it is, then the darkness will remain. Dann wird die Dunkelheit bleiben. You know, Elisha knew. He knew how to operate in the spiritual world. Wie er in der geistlichen Welt handelt. How to go to the spiritual world, the spirit world, Christ world. Die Welt von Christus. Christ world is our spiritual world. Die Welt von Christus ist unsere geistliche Welt. And it's true. That's how you live. By the that is how you live in the spiritual world of Christ, knowing His truth. Seine Wahrheit zu wissen. Believing His truth. Seine Wahrheit zu glauben. Once you believe His truth, you are no longer of this natural world. Du hast nicht mehr zu der natürlichen Welt. You are Welt. Another level. Du bist in einer anderen Ebene. Amen. Von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Living in the spiritual world is not folding your arms in a certain way and sitting down in a certain way and looking up and just concept. That's not spirit. That's not live. You are going to, if you do that, you are going to get to a place that is not of Christ. Ist nicht das weltliche Meditieren, was Leute machen, sondern das ist teuflisch und hat nichts mit Jesus Christus zu tun. Amen. You know, they sit around you, there are names they call them, you know. They just sit down, they want to concentrate and no, that is not Christ's word. Das ist nicht die Welt von Christ's word is true, the truth. Ist durch die Wahrheit. You know the truth. Du kennst die the Wahrheit. Truth is not the natural truth. Und ist nicht die natürliche but the spiritual Wahrheit, truth. Die geistliche Wahrheit. What Christ called the truth. Das, was Jesus Christus that is our freedom. Amen. Das ist unsere Freiheit. That is how we live in the spiritual world. So leben world wir in der geistlichen Christ. Welt von Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 11. Hebräer 11. Hey, Daddy, thank you. Here talks about, here is a faith chapter, this very place. Faith chapter. Ich glaub, Amen. Ich glaub, ich glaub. He said, let me just quickly read from one. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Then verse 2. For by it the elders obtained a good report by faith. Not by hope, but by faith. You get it? By faith. Durch Glauben. They obtained good report. Haben sie ein gutes Zeugnis erhalten? You know, they believe. Sie haben though geglaubt, they have not seen it. Auch wenn sie es nicht gesehen Amen. Haben. Amen. They don't believe the truth. Sie glauben an die Wahrheit. They believe Christ. Sie glauben an and Christus. And never doubt. They believe even when things are going glaubt, auch wenn die Dinge schief gegangen sind. You know, instead of you expecting money coming, instead of money coming, things are coming. Mehr Geld reinkommt, kommt einfach noch mehr. You know, they believe. Sie haben geglaubt. They never doubt. Haben nicht gezweifelt. No matter what. Egal was passiert. Because the Christ world is bigger than everything. Die Welt von Christus ist größer als alles andere. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, for by it, by what? By faith. Durch the elders obtain a good report. I don't know the report you want. Ich weiß nicht, welches Zeugnis du willst. The result you want. Welches Ergebnis du willst. You want the result of the Lord. Willst du das Ergebnis vom Herrn? Or that of the flesh. Oder das vom Fleisch. Amen. Amen. If it is that of the Lord, it ist is das vom Herrn, faith. Ist es nur durch Glauben. It is by believing Christ. Nur indem wir an Christus no glauben. Matter the situation. Egal was die Situation sagt. Things will come and fight your faith. Dinge werden kommen und deinen Glauben angreifen. Things will come and fight that Dinge word werden that you believe. Das angreifen, was du Things glaubst. Will come and fight the Christ in you. Werden Christus in dir angreifen. Don't tell you that. Look at willst du sagen, dass du nichts bist? You know, when happening? Wieso passiert Why are things happening this way? Still up on all. Upon your going to church. Upon your prayer. Upon your everything. Look at what is happening. Praise the Lord. Hallelujah. They are going to try you. Das wird dich alles prüfen. That are you going to remain in faith? Da wirst du im Glauben bleiben. He said, for by faith the elders obtained a good report. You never give up. Amen. Amen. Wir geben nicht auf. You keep on believing. Wir glauben weiterhin. You know, sometimes things happen. Manchmal passieren Sachen. And we don't even like it. Und die gefallen uns But nicht. We thank God that it's not what we like, it's what he likes. Aber wir danken Gott, dass es nicht um das geht, was wir mögen, sondern was er mag. It's not what we like, it's what was he er likes. Mag, sondern was er will. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 3. He said, through faith, we understand that the walls were framed by the word of God. True faith. Durch Glauben. You know, you just believe it. You were not there when he framed it. Du glaubst einfach, weil du warst ja nicht dabei, als das passiert ist. You know, in Genesis 1. In 1. Mose 1. There, we know how God framed the world. Wir wissen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Amen. Amen. He said, let there be, and there was. Amen. Amen. And there come those things that he pronounced. Amen. Die Sachen, die er gesprochen hat, sind gekommen. Praise the Lord. Hallelujah. We were not there. Wir waren nicht dabei. You were not there. Du warst nicht dabei. But we believe that Aber wir it glauben, is true. Dass es stimmt. That is by faith. Das ist durch Glauben. By faith, we believe he framed this world with his own mouth. Glauben wir, dass wir dass er diese Welt with erschaffen hat mit seinem Wort. You get it. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Through faith we understand. Durch Glauben verstehen wir. That the worlds were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Praise the Lord. Halleluja. You know, things which you see, das Sichtbare, they are coming from things which you do, which you do not see. Kommt aus dem Unsichtbaren. You know, in faith, if you are in faith, you are not seeing it. Du glauben bist, siehst du das nicht. You are not seeing it. Du siehst es nicht. Faith is what you are not seeing with glauben your natural ist etwas, eye. Was du mit deiner natürlichen Augen you believe siehst, it. Aber du glaubst es. Oh, Daddy, thank you. Please listen attentively. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet speaketh. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Praise the Lord. Hallelujah. Can you understand all this? To please God. Gott gefallen. It's not by your work. Nicht durch unsere Werke, by your belief, sondern durch unseren Glauben. By believing Christ. An Christus glauben. That is how you please God. So gefallen dir Gott. Are you believing or not? Glauben wir das? Are you believing on his finished? Glauben wir an sein You believe everything is glauben finished. Wir, that this is dass the time of rest. Vollendet worden. You believe that without the Holy Ghost you glauben wir, dass nothing. Ohne den Heiligen Geist you have the, you is your helper. Dass er unser Helfer ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 6. Verse 6. Abato, can you help us to read 6? Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. But without faith it is impossible to please God, to please him. For he that cometh to God must first believe. You know, if you are going to prove that there is no God, you have to first believe he is God before you can prove, even prove that he is not God. You have to first of all believe he is. Du musst mal glauben, dass er ist. He is there. Dass er da he ist. Exists. Dass er existiert. Praise the Lord. Halleluja. You know, how can you prove that? Wie kannst du das beweisen? That there is no God. Dass es kein Gott After gibt. You believing he is. Nachdem du geglaubt hast, dass er ist. Let me leave there. Amen. Amen. And that he is a rewarder of them that diligently seek him. Praise the Lord. Hallelujah. He was leaving. When he was about to leave. Bevor er gegangen ist. He said, you don't. I cannot leave you without a comfort. Hat gesagt, ich kann euch nicht zurücklassen. I cannot leave you alone. Ich kann euch nicht alleine. You need somebody that braucht can jemanden, help der euch helfen kann. Amen. Amen. Coming to him is never in vain. Zu ihm zu kommen ist niemals vergeblich. You know, spending the time with the spending time with Zeit. With Christ is never in vain. Zu verbringen ist niemals. You know, your place of work. You know, you spend time there. Verbringen wir Zeit. You know, they count every minute. Jede Sekunde zählt. They count every second. Every hour that jede you spend Minute, jede Stunde zählt. And they pay you the money. Und man wird dafür bezahlt. You get it. Then what about Christ? Was ist mit Christus? He can pay more than your chef, er kann your mehr boss. Zahlen als dein Any time you spend with Zeit, the Lord, die du mit dem Herrn verbringst, it's never ist nie umsonst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7. It said, by faith, Noah, being one of God, of things, not sin, as yet move with fear, prepare an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness, which is by faith. By faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive, for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. Can you get it, please? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please follow it. Amen. Amen. It's very, very important, all this message. The Lord is speaking. Amen. Amen. Amen. Abraham did not know where he was going. Abraham wusste nicht, wohin er geht. But he followed the voice. Er hat der Stimme gefolgt. Oh, er ist der Stimme gefolgt. Thank you. Just like you and me today. Genauso wie du und we don't even know where we are going. Wir wissen nicht, wohin wir gehen. But we know that his voice wir wissen, dass seine Stimme is directing us. Uns leitet. We know that his truth ist seine Wahrheit. Is our direction. Unsere Führung ist. Yes, praise the Lord. Hallelujah. We don't know where we are going. Wir wissen, you know, nicht, if you are wir going gehen. To marry. Wenn wir heiraten. You know that man that the Lord wants you to marry. Dieser Mann und diese we don't even know heiraten soll, das kennst du nicht. You don't know him. Du kennst diese Person nicht. But why are you there? Aber wieso bist du da? Du hast die Stimme Gottes. You know, it's not the voice of that man. Ist nicht Stimme von But the voice of the Lord. Aber die Stimme des Herrn. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. And that's why all the time you look at the Lord. Deswegen immer schaust du auf den Herrn. Can you get it? Amen. You know, it's not the voice of that woman. Das ist nicht Stimme it's the voice Frau, of the Lord. And all the time, what do? You, it is the voice of the Lord you listen die Stimme to. Des Herrn, der you know, it's hört. You. It's you listen to that voice, the voice of that man. Du will miss the road. Wirst du dich verfahren. He will take you to hell. Er wird dich in die Hölle führen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The voice you are to listen to. Die Stimme, der du gehorchen sollst. Allow that voice to be the Lass voice of the Lord. Lass zu, dass diese Stimme die Stimme des Herrn, des Herrn ist. Is somebody listening? Praise the Lord. Hallelujah. You know, whoever opened the door for Satan to come in. Wer auch immer dem Teufel die Tür öffnet, um rein. No, because he is going through your husband. You don't. That does not mean you allow that. You know, you don't listen. You don't listen to him. You listen to the voice of Jesus. Nur weil diese. Or whoever is, they might be going through the wife. Nur weil der Teufel durch die Ehefrau geht oder durch den Ehemann geht, heißt nicht, dass man dieser Stimme des Teufels hat. You know, there are some of us that are so used to opening the door for Satan. Einige von uns sind daran gewöhnt. It's already part. It's almost like a part or a parcel of our life. Es ist ein Teil unseres Lebens. You know, we open the door for Satan to come in, to steal and to destroy. And we will have big one to talk when things are going upside down. Aber dennoch meinen wir das nicht? Dennoch haben wir immer noch eine große Meinung über das, was passiert, wenn es dann doch in die Hose geht. You know, we bless the house of the Lord. Wir segnen das Haus Gottes. You know where we get to. Wenn wir zu Hause sind. You know, it's not, salvation is not in the church. Errettung ist nicht in der Gemeinde. It's not just in the church. Es ist nicht nur in der Gemeinde. Outside the church. Es ist auch draußen. A life after church. Das Leben nach der Gemeinde. Can you get it? That's salvation. Salvation is when the pastor is not there. Wenn der Pastor eben nicht da ist. You know when God's children they are not there. Eben nicht da ist. When it's now remaining you and your husband, remaining you and your wife. Du und deine Ehefrau. Well, how are you going to treat each other? Wie behandelt ihr einander? Oh, Daddy. You know, even in some of us, we don't even care. Presence of everything. For jedem. You know, the way we treat our wives, if others treat them that way, we will never like it. So behandeln, wenn wir unsere Ehepartner so behandeln, würde uns das gefallen. We want to fight people when they treat our husband the way we treat them. Ist uns gefallen, or our wife the way we treat andere them. Leute unsere Ehepartner so behandeln würden, you know, wie wir sie behandeln. How you lay your bed, people will lie on it that way. Do you know that? So wie du dein Bett if how you lay your bed, so du dein Bett legst, so werden sich auch Leute auf dein Bett hinsetzen. If it is dirty rough, they will march on it, they will put their foot. Wenn dein Bett voll ist mit Klamotten und sowas, dann werden Leute auch Klamotten draufschmeißen und sich sogar draufspringen. But if it is so clean and not fresh, before people can see that they first of all wash their foot off, they everywhere, so that it will not stain. Wenn das Bett ordentlich ist, dann wird jeder sogar erstmal fragevoll sich draufsetzen. Then a dress. You know, if you call your dress a rag, oder auch ein Kleid. People will help you to use it to clean the floor. Wenn du sagst, dass dein Kleid einfach nur ein Fetzen ist. If you bring your wife down all the time, if you know she's like your slave. Wenn du deine Kleidung schlecht behandelst, dann musst du dich nicht wundern, dass andere Leute deine Kleidung auch schlecht behandeln. Wenn du deine Ehefrau schlecht behandelst, musst du dich nicht wundern, dass andere Leute deine Frau auch schlecht behandeln. They will treat her the way you are, man. You are their example. You are telling them she is nothing. Du dieser Person, weil du den anderen Menschen gerade zeigst, wie man mit deiner Frau umzugehen hat. You are telling them they should deal with you. Because you are both one. Und gleichzeitig sagst du auch sogar den Leuten, wie man mit dir umgehen soll, weil du und deine Ehefrau, du und dein Ehemann hier eins seid. You know, after dealing with your wife, nachdem man in the presence of people, and you know, even sometimes outside, and people, and she, you know, we make them cry. Wir bringen Leute zu weinen. And people outside does not make them cry. Now, how you make them cry? Und how you make your wife cry? Wir verletzen unsere engsten Menschen mehr als die Leute, die da draußen sind. Das Who kann are nicht you? Sein. Who are you? Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Better learn to live in faith. Wir müssen lernen, um Glauben zu leben. Learn in the spirit world. In der geistlichen Welt zu leben. Learn to live in the spirit world. Lernen, in der geistlichen Welt zu leben. In the spirit world, there is peace. In der geistlichen Welt, da ist Frieden. Jesus said that will be done on earth as it is in heaven. Jesus sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wenn Jesus is shouting on you as he shouts on your wife, dich so anschreit, wie du deinen Ehemann anschreist, wie du deinen Ehemann anschreist, deine Ehefrau fertig machst, wirst du glauben, dass Jesus dich liebt? But he said, I will take that burden and I will give you rest. Oh, Jesus sagt, ich nehme dir die Last weg und ich werde dir Ruhe geben. Then you are taking your wife rest and you are giving her burden. Deinem Ehepartner die Ruhe weg und gibst dieser Person Last. Somebody's coming home, everybody, they are afraid. Jemand kommt nach Hause und alle Leute haben auf einmal Angst. Ich habe dieses Leben vorher auch geführt. My father. Meinem Vater. Amen. Amen. Once he's coming home, mein Vater damals nach Hause kam, the sound, everybody take off. Wenn man das Auto hört, dass die Einfahrt reinfährt, laufen alle weg, weil alle wissen, okay, es ist wieder Zeit, ruhig zu sein. Keiner darf was sagen, sonst wird der Deck fertig gemacht. That's not the life. Even our mother run. Selbst unsere Mütter hatten Angst. What is that? Was ist doch kein Leben? And when he died, als er gestorben ist, you know, people were always telling the wife, think of the bad things he did to you. And stop thinking of any good thing. Haben die Leute? We're always punishing you people. So you better be thinking of those bad things and forget about him. Haben die Leute immer zu meinen, ich hatte ja mehrere Mütter, weil mein Ehemann, weil mein Vater ja mehrere Frauen hatte, das waren sozusagen mehrere Schwiegermütter. Und damals, als mein Vater dann gestorben ist, hat man meinen Stiefmüttern immer gesagt, dass sie einfach an das ganze Schreckliche denken soll, was mein Vater ihnen angetan hat, um in der Lage zu sein, ihn zu vergessen. Amen. Amen. And who knows, for who knows if somebody is of Christ. Wenn jemand von Christus ist. No, you will not even have anything. Dann hast du nichts against him. Gegen diese Person. Amen. Amen. But if it's somebody is of this world. Wenn jemand von dieser Welt and keep on allowing Satan to come in to go through. And even doing all the job that outside could not do. Foreigners, you know, those outside, those people outside. That are not even part of the family, they could not even do. Then it's not Satan is not doing it through your husband, through your wife, through you. Und der Teufel konnte dich nicht durch Leute draußen angreifen, aber er konnte durch Leute, die in deiner Familie sind, kann er dich angreifen. You know, anytime you want to make Satan want to make you cry. Wenn der Teufel dich zum Weinen bringen will, to go outside. Muss er nicht draußen Leute suchen. Your husband is always prepared. Dein Ehemann ist immer bereit. He goes through him. Immer bereit, because he doesn't know how to live in the spirit. Weil ich weiß, wie man im Geist lebt. Can you get it? Is somebody understanding me? Praise the Lord. Hallelujah. If you know how to live in that spirit, if you understand that the world that we are from. Wenn du die Welt verstehst, von der wir sind. You know what he called evil. Dann weißt du, was er bösartig nennt. What is called evil was in that world? Was bösartig in dieser Welt ist. To fight one another. Einander zu bekämpfen ist bösartig. Amen. Amen. You know, sometimes we are not fighting with hands. Manchmal we are fighting with mouth. Kämpfen wir nicht mit Fäusten, sondern mit Worten. How we answer people. So wie wir Leuten antworten. You know, sometimes you even answer people better, in a better way than you answer people at all. Manchmal bist du sogar zu fremden. Freundlicher als zu den Leuten, als zu deiner Familie. You know, outside they will accuse you. Weil maybe draußen werden dich vielleicht dann in einem anderen Licht sehen und denken, dass du doch nicht so toll und cool und nett bist, wie du eigentlich immer tust. It is not the fear of the Lord. There's the fear of the people. Es ist eigentlich nicht die Furcht des Herrn, die dein Leben da draußen lenkt. The Bible wants us to live by the fear of the Lord. Sondern die Furcht vor Menschen. Und was aber nicht richtig war, Gott möchte, dass wir durch die Furcht des Herrn leben. If it is the fear of the Lord, wenn es die Furcht des Herrn ist, ist man überall die gleiche Person. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 8. It said, by faith, Abraham, when he was called, to go out into the place which he should after receive for an inheritance. Daddy. A place which he should after receive for an inheritance. There's not a religion here. Hier ist nichts von Religion. There is a relationship with Abraham, between Abraham and God. Die Beziehung zwischen Abraham und There's Gott. There's nothing religion. Hier steht nichts von He Religion. Said, go to a place that you Geh an einen Ort, your der dein Erbteil wird. Obeyed, and he went out, not knowing whither he went. He believed. Er hat geglaubt und fing an zu bewegen. Abraham believed. Abraham hat geglaubt. Then by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same promise. Praise the Lord. Hallelujah. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Oh, Daddy. He was not looking for natural things. He was looking for supernatural things. Er hat nach dem Übernatürlichen gesucht. I don't know, what are you looking for? Wonach suchst du? You know, when you are believing God for your mate. Wenn du Gott deine Ehe anvertraust. For children. Deine Kinder anvertraust. For, you know, whatever. Irgendetwas are you looking for the natural or for suchst the supernatural? Nach dem Natürlichen oder dem Übernatürlichen? Praise the Lord. Halleluja. Are you looking for the natural or the supernatural? Natürlich oder übernatürlich? You know, Abraham was not looking for the natural. Aber Mann, hat den natürlichen the supernatural. So nach dem übernatürlichen. And he got it. Und das hat er bekommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 11. Elf. Through faith also Sarah herself receive strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. She judged God that he is faithful to what he promised. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Therefore, stand here even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore, innumerable. Verse 13. All these died. You see it, verse 13. 13. All these died. Diese alle sind im Glauben gestorben. They died in faith. Sind im Glauben gestorben. It's better to die in faith. Es ist besser, im Glauben zu sterben. It's better to die in faith. Es ist besser, im Glauben zu sterben. Those that did not die in faith, they are not alive today. Denn die Leute, die nicht im Glauben gestorben sind, sind auch nicht in faith. Also die Leute sind im Glauben gestorben. But he said, not having received the promises, but having seen them afar off, and we are persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. You see what is there? He said, there, you know, if you are believing Christ, he's talking to you here. If you are believing him for whatever desire he has for you, und vertraust. He said, for they that say such things. That they are stranger to the things of this world. Die sind Fremde für die Dinge dieser Welt. They are stranger to the system of this world. Fremdlinge für das System dieser Welt. They are stranger for this, for, you know, the, you know, the natural things of this world. Die natürlichen Dinge dieser Welt. They are strangers to them. Sind Fremdlinge. They are declaring plainly that they seek a country. Sie suchen nach einem Land. They seek something. Sie suchen nach etwas. That is above here. Was mehr als hier ist. Can you get Amen. It? Do you understand? Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Daddy. That is why the time doesn't matter. Das ist die Zeit egal. No time matters at all. Die Zeit ist egal. We have been translated into his world. Wir wurden versetzt in seine Welt. Christ's kingdom is our world. Das Königreich, das Gottes ist unsere Welt. Please let me remind you this again. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. A kingdom is not a Christian. Königreich hat auch nichts mit dem Christentum zu tun. A kingdom is not a Muslim. Und ein Königreich hat auch nichts mit dem Islam zu tun. Or Buddha. Oder mit dem Buddhismus. You know, a kingdom is not a Christian. It's not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. Christianity is a religion. Das Christentum ist eine Religion. It's Christ's kingdom that is another world. Das Königreich von Christus, das ist eine andere Welt. Amen. Amen. Are you getting it, please? A kingdom is a country. Ein Königreich ist ein Land. A country with a king. Ein Land mit einem König. The kingdom. Das Königreich. And die königliche Familie. And this kingdom is real. Dieses Königreich ist wahrhaftig. You know, it's real. Es ist wahrhaftig. And you have to understand it. Was musst du verstehen? It matters a lot to understand it. Es ist wichtig, das zu verstehen. You know, Satan rejoices when you don't even understand it. Freut sich, wenn wir das nicht verstehen. He always wins when you don't understand it. Er gewinnt, wenn wir das nicht verstehen. And he always steals if you do not understand. oder so verstehst, bitte immer wieder deine Freude und deinen Frieden dadurch stehlen. The joy of this world, the peace die Freude dieser Welt. Basiert auf dem, was auf dieser Erde passiert. Vor der nächsten Nachricht. Wissen wir nicht, was morgen passieren wird. Oder heute Abend. Nachts. Amen. Praise the Lord. Halleluja. This kingdom of Christ. Dieses Königreich von Christus. Is real. Ist echt. You know, we were in Luke 17. Wir waren in Lukas 17. Yeah, Jesus said this Jesus kingdom sagt, is real. Das Königreich echt ist. Luke 17. Lukas 17. Praise the Lord. Halleluja. Luke 17. From verse 20 and 21. Lukas 17, Vers 20. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come. Oh, daddy. When will it come? Because wann we cannot even see it now. Wir können es nicht sehen. When is it going to come? Wann wird es kommen? You know, they are expecting something with their five senses. Sie erwarten etwas mit ihren fünf Sinnen. He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. It is not by your five senses. You can know it. You can never get it with your five senses. Man kann es nicht sehen mit unseren fünf Sinnen. If you follow your five senses, you will miss the kingdom of God. Wenn du deinen Sinn folgst, wirst du das Königreich verpassen. And that's why I want to see, was wir sehen, was wir fühlen, darf uns nicht kontrollieren. What happened to you should not control you. Das, was dir passiert, sollte dich nicht kontrollieren. Because your joy is not based on that. Wenn deine Freude nicht darauf basiert, if your joy is based on what happened to you, basiert, your joy is temporary. Ist deine Freude nur für eine bestimmte Zeit? Bevor man es weiß, wird es deine Freude ändern. Es wird auf einmal zu Trauer. Es wird zu Wut. Das Königreich Gottes ist unsere Freude. Und nicht mit Beobachtung. Es kann nicht beobachtet werden. Man kann es nicht sehen. Nicht durch Gefühle. Nicht durch das Sehen. Oder durch das Hören. Or what happened to you. Was dir passiert ist. Somebody just cursed me. Amen. Jemand hat mich verflucht. Somebody, look at what somebody did to me. Jemand hat mir das alles angetan. Das ist nicht das Königreich Gottes. Oh, he did not curse me. Und jemand hat mich nicht verflucht. Das ist auch nicht das Königreich Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh, I failed in my exam. Oh, I did not fail in my exam. That's not the kingdom of God. Oh, ich habe meine Prüfung bestanden oder nicht bestanden. Das ist auch nicht das Königreich Gottes. Then in verse 21. Neither shall they say, lo, here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. That's why you need the Holy Ghost to help you. Sie brauchst den Heiligen Geist, der dir hilft. To know the kingdom of God. Das Königreich Gottes zu erkennen. Amen. What the kingdom of God really means. Was das Königreich wirklich bedeutet, was es ist. Because it is not based on the natural. Es basiert nicht auf den natürlichen Sachen. It's based on the truth. Es basiert auf der Wahrheit. If you do not know the truth, wenn du die Wahrheit nicht kennst, Satan will always be a winner. Wird der Teufel immer ein Gewinner sein. Amen. You know, before you know it, you don't know weiß, peace, no joy. Ist der Friede, no more rest. Ist die Ruhe weg. Everything, you know. Something is controlling you. Etwas kontrolliert dich. This very kingdom of Christ is das Königreich von Christus ist wahrhaftig. And you want us to live there. Und möchte, dass wir dort leben. He said we are to live there. Wir sollen dort leben und nicht nur besuchen. You know, sometimes we, you know, most of us always visit there. Ein von uns besuchen and that's why we are up and down. Deswegen sind wir immer it is when we are there, we are rejoicing. Wenn wir da sind, freuen wir uns, und wenn wir weg sind, nicht but mehr. The Bible says die Bibel sagt, wir sollen im Königreich Gottes leben. Amen. You know, the next minute you are rejoicing. In der nächsten Minute freuen wir uns. After some time, ja, Zeit, wieder ein why? Because why? You are no longer of Christ's world. Ja, die Welt von you are now of the natural world. Nicht mehr unsere, sondern yeah, die natürliche Welt. wo man schnell provoziert und gereizt ist. Yeah, you know what happened? It's controlling your das, joy. Stealing your passiert joy. Uns unsere Freude wegnimmt. You know, fire upon my clothes. Das feuert und meine Somebody insulted me. Jemand hat mich beleidigt. Somebody says something to me that is very bad. Was schlecht ist. You know, and that alone, you know, deswegen, you have to compare what that person is saying to what Jesus is saying to you. Aber du musst das, was die Person sagt, mit dem Vergleich, was Jesus über dich sagt. You know, Jesus is always saying something. Jesus sagt to you. Immer etwas He's always saying, I love you. Er sagt immer, ich and liebe somebody dich. Is coming and Und saying, I hate sagt, you. Who are you? Ich hasse you are dich. Nobody. Aber wer bist du? Du bist nur niemand. You know, we are to remind ourselves of the kingdom of Christ that we belong. An das Königreich Gottes, zu dem wir gehören. Amen. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. Christ's kingdom is a faith kingdom. Das Königreich Gottes ist ein Glaubenskönigreich. Faith means to believe. Glauben bedeutet Glauben. We believe the King. Wir glauben an den König. Christ. Christus ist unser König. You believe the King. Wir glauben an den König. He is our King. Er ist unser König. The King of Kings. Der König der Könige. He is a King that make you a King. Er ist der König, der uns zu Königen macht. Amen. Amen. A lot of God's children are living under religious system. Viele Kinder Gottes leben unter einem religiösen System. Under religious system, you know, problem control you. Unter einem religiösen System kontrollieren nicht Probleme. You know, problems control. Probleme you know, kontrollieren natural problem control natürlich Probleme kontrollieren they dich. Control you everywhere. They control your joy, Die your kontrollieren peace, deine Freude, deinen Frieden, deine Ruhe. Jesus said to us, in Jesus the world, sagt zu uns, auf dieser Welt wird es Probleme geben. You know, you always say things before time. Er sagt Dinge immer vorher. So that you are not even surprised. Damit du nicht überrascht wirst. You know that things will happen. Dass Dinge passieren werden. You know, there are a lot of things that happen. Viele Dinge passieren. You know that you will just fall down. So zum Beispiel runterfällt. Somebody will insult you. Jemand some people will even hate you. Leute hassen dich. They will be angry with you. Sie wütend auf dich. Therefore, you know there are things that happen. Dinge to us. Passieren. You know them. Praise the Lord. Hallelujah. But if we know the truth. Aber wenn wir die Wahrheit kennen. You know John 16. Johannes 16. Go to John 16. Johannes 16. Yeah, he said it, that things will happen. Wo er sagt, dass Dinge passieren werden. Verse 33. He said, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In me is only through Christ you have peace. Durch mich habt Christus, nur durch Christus habt ihr Frieden. A permanent peace. Eine beständige Frieden. His peace is on, is untouchable. Ein unantastbaren Frieden. There is no end to his peace. Ein endlosen Frieden. Amen. If anything happens, remind yourself of him. Was passiert, erinnere dich an ihn. There was a time something happened to my car. Jetzt mal was, meinem Auto ist mal was passiert. You know, I was able to rejoice. Why? Ich war dennoch in der Lage, mich zu freuen. You know, it is car that something happened to, not even to me. Weil ich erkannt habe, dass ja, das Auto ist zwar beschädigt, aber ich bin heil. You know, things can happen to people. Dinge können Menschen passieren. Amen. Amen. You know, and I was able to, you know, with that I rejoice. I say, Father, thank you. Und ich konnte mich freuen und mich beim Herrn bedanken. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said that in me you might have peace. In mir wird er Frieden haben. In Jesus you have peace. In Jesus habt it's ihr Frieden. It's only in him that you have peace. Nur in ihm habt ihr Frieden. In what you hear, what you feel, what you see. Fühlst, there is no peace. Da ist kein Friede. No matter how good it may be. Egal wie gut es aussieht. In the world you shall have tribulation. There will be problems. In der Welt wird es Probleme geben. He did not promise you there will be no problem. Er hat gesagt, es wird keine geben. He said things will happen. Dinge werden passieren. Oh, Daddy. But be of good cheer. I have overcome the world. I've given you victory before it comes. Ich habe euch den Sieg gegeben, bevor es kommt. Ah, Daddy, thank you. That if we know the truth. Aber wenn ihr die Wahrheit kennt. And rooted in the truth. Und verwurzelt seid in der Wahrheit. We will always rejoice in the midst of whatever problem. Wir werden uns freuen inmitten allem, was passiert. If we know the truth. Wenn wir die Wahrheit kennen. And we are rooted in the truth. Und verwurzelt sind in der Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. You can't know the truth and not be rooted in the truth. Ohne in ihr verwurzelt zu sein. You know, if you know the truth, you just know. Wahrheit kennst, just like you know your neighbor. Ist so wie, also, wie du deinen Nachbarn kennst. But you don't really know him or her. Aber nicht wirklich kennst. You only know him because you know he passed through your in front of your house. Weil or manchmal you just hello an dir vorbeigeht. You know, that's how some of us know the truth. So kennen einige von uns die Can Wahrheit. Somebody get it? How some of us know the truth? Wie einige von uns die Wahrheit kennen. You know, if you know the truth, just like the world, this natural world knows things. Wenn du die Wahrheit nur flüchtig kennst. You know, Satan will beat you. Wird der Teufel will defeat you. Dich besiegen. But if you know the truth, wenn du die Wahrheit kennst, the Lord want you to so wie der Herr es will. Adam knew Eve. So wie Adam and Eve then had children. Und Kinder hatte. You know how, who know, to know, intimate relationship. That you really know it. Dass du wirklich that nothing, no lies of Satan keine can Lüge kann dir das ausreden. No matter what. Amen. Egal, no matter the result outside. Egal, was äußere, if you really know the truth, wenn du die Wahrheit kennst. Praise the Lord. Halleluja. That's the place I want us to go to. In Matthew 13. Matthäus 13. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 13. Go to Matthew 13. Amen. Amen. Matthew 13. Matthäus 13. Praise the Lord. Halleluja. 20 and 21. 20 and 21. He said that he that received, the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. You know, you hear the word. Du hörst das Wort, du hörst die Wahrheit. And you receive it with und du empfängst sie mit Freude. But it has no root in you. Aber es hat keine Wurzel. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Please stand up, please. Everybody stand up. Amen. Amen. Stand up, amen. And please sit down again. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, but he that received the seed into a stony place, the same is he that heareth the word, and anon with joy receive it. Oh God. He received the truth into a stony place. Er hat das Wort in einen felsigen Boden empfangen. You know, that word is, you know it's the truth. Du weißt, dass dieses Wort you know it's the true word of God. Das ist das wahrhaftige Wort Gottes. You received it, but it did not go into the soil. Du hast es empfangen, aber es ist nicht in die Erde reingegangen. Because in your heart you still have hardness of heart. Weil in deinem Herzen immer noch Steine sind. You see, the stone is still there. Es sind immer noch Steine. And you know, you received the word into that place. Und du hast das Wort in diese Steine hinein. Then verse 21 says, yet had he not root in himself. It cannot, you know, the truth cannot be, cannot have root. Wahrheit kann keine Wurzeln schlagen. Until the truth is rooted. Erst wenn die Wahrheit Wurzeln schlägt. It cannot free you. Kann es dich frei machen. When problem comes, wenn Probleme kommen. Things are going to come. Dinge werden kommen. Things are going to come. Dinge werden kommen. As far as you still live here. Weil wir eben hier auf dieser Welt leben, das ist normal. He said, yet had he no root in himself, but journeyed for a while, for when tribulation, you see there, When problems come, wenn Probleme kommen, or persecution arises, because of the word, wegen dem Wort. You know, problems are not coming because of Probleme you, but because wegen of dir, the truth. Sondern wegen der Wahrheit. To steal away, to take away that truth. Um diese Wahrheit wegzunehmen. You know, the truth that you know that the Lord is my healer, is my provider, der Herr dein Versorger, is my everything. Dein Heiler, you know, dein Heiler, that the Lord alles is not, you know, problem will come to fight. Probleme kommen, um das zu prüfen. Can you still believe? Wirst du dann immer noch glauben können? When you still have bills upon bills, du immer noch Rechnung über Rechnung hast, can you still believe? Kannst du es denn noch glauben? Oh, Daddy, who is understanding it? Praise the Lord. Halleluja. When tribulation or persecution arises because of the word, it's not because of you, but because of the truth. Wegen der Wahrheit. Because of the word that you received, the gospel of Christ. Vergeben von Christus. Things are going to come to deswegen fight wird es Angriffe geben. Satan will come to fight der Teufel it wird es angreifen wollen. Problems will come to fight Probleme it werden es angreifen. Are you still going to believe? Wirst du immer noch glauben? He said, by and by he is offended. You know, some of us are offended because of it. Einige von uns wird das kränken. Because of what is happening to us. Wegen dem, was wir who durchmachen, wegen der Verfolgung. You know, what is happening? Das was passiert. You know, upon all, something like this can still happen to me. Obwohl oh, all diese Sachen, die ich in Christus mache, dennoch passieren diese schrecklichen Dinge immer noch in meinem Leben. You know, sometimes when things happen, wenn Dinge passieren, I just imagine that if, for example, you are not a child of God. Ich mir vor, wie wäre if this can happen, when you are a child of God. What about when you are not a child of God? Wie würde ich mit dieser Situation umgehen, wenn ich kein Kind Gottes wäre? Do you know what happened to people outside? Wisst ihr, was Menschen draußen passiert? You know, people that I met years ago, when I meet them, when they open their mouth and speak, it's I just say, hey, we are enjoying, you know, hey, I just say, hey, all this happened to you with just within a short time like this. They are so terrible. Amen. We thank our Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He protects us. He is our protection. Er ist unser Schutz. He protects us alone. Er beschützt seine Kinder. Instead of something to happen to me, something happened to the car. Is that not victory? Anstatt dass mir etwas zustößt, dem Auto was zustößt, das ist doch ein Sieg. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But if we know the truth, aber wenn wir die Wahrheit kennen, and rooted in the truth, verwurzeln we hier, will always rejoice in the midst of whatever problems. How do you rejoice? Wie freuen wir uns? How can you rejoice in the midst of problems? Wie können wir uns freuen mitten von Problemen? 1 Timothy 6. 1. Timotheus 6. Go to 1 Timothy 6. Praise the Lord. Amen. 1 Timothy 6. Praise the Lord. Here we are. Okay. It's okay. That's 12. Can we read here together? All of us. One, two, go. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis von vielen Zeugen abgelegt hast. Halleluja. Indem wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. The fight, the fight that is remaining for God's children today. The only fight. Das ist der einzige Kampf. The fight to believe der Kampf Jesus an Jesus Christus zu amen glauben. Amen. To keep on believing him. Ihn weiterhin zu glauben. The fight to believe him. Der Kampf, and ihn never zu glauben und nicht aufzugeben. And never allow Satan to take immer the truth zu lassen, from Teufel, die for die Wahrheit wegnimmt und betrügt und sein Leben. Amen. Fight the good fight of faith. Lay hold of on eternal life. That is your relationship with Christ. ist eine Beziehung mit Christus. Hold on to it. Halt sie fest. Don't let it go. Das ist your relationship with him is more important than anything. Anything can go. Don't allow that relationship. Your relationship with your Beziehung Christ with Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Anything can go. Alles andere kann you gehen. Take the whole world, but give me Jesus. Nimm die ganze Welt. Amen. Oh, Daddy, thank you. Yeah. Hey, praise the Lord. You know, anything can go. It's a long lay hold of eternal life. Eternal life is a relationship with Christ. Das Leben, die Beziehung mit Jesus Christus fest. Let it be your goal. Dazu ist das dein Ziel. Amen. Amen. We are unto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Christ's kingdom, there are things to love and there are things to hate. Im Königreich von Christus gibt es Dinge, die man liebt und Dinge, die man hassen sollte. There are things to love. Dinge, die man lieben sollte. There are things to hate. Und Dinge, die man hassen sollte. In Christ's world, there is hate, there is also love. Denn im Königreich Gottes gibt es Hass und Liebe. You know, we are to have both. Beides sollten wir hassen. Amen. Amen. You see, he says, yea, they, you that love the Lord, hate what the Lord called evil. Hast du das, was der Herr böse sagt? Okay, let's go there. Psalm 97. Let's see. Psalm 97. Psalm 97. Praise the Lord. Halleluja. Verse 10. Ye that love the Lord, hate evil. If you love the Lord, hate evil. Wenn du den Herrn liebst, dann hast du das Böse. You know, that is love and hate together. Liebe und Hass. If you love God, wenn du Gott liebst, you are to hate what he called evil. Was er bösartig nennt. Amen. And know what this world called evil. Amen. You know what this world called evil and what, Welt böse nennt, what God called evil are two different things. Ist nicht gleich. You know. You are evil today. Du bist before Satan. Für den Teufel bist du bösartig. Oh, Daddy, that's what the Lord told me. Ich bin der Herr. You know, somebody called me evil. Jemand hat mich bösartig genannt. And I did not like it. Das hat mir nicht gefallen. Then the Lord said, "It is true, I am evil." Und der Herr hat mir gesagt, das stimmt. He said, "Before Satan, für den Teufel sind wir bösartig." Praise the Lord. Halleluja. He said, before that person, I'm evil. Für den Teufel bin ich bösartig. No, he said, he himself is evil before them. Weil auch selbst Gott bösartig ist für die Menschen, can die böse sind. Praise the Lord. Halleluja. You know, Satan can never see you as a friend. He will always der see Teufel you as evil. Der Teufel wird dich niemals als Freund sehen. Er wird dich immer als Feind sehen. And so also his angels, genau seine Engel, his people, his seine family, Leute, his children, seine Kinder, they will not see you as, werden dich nicht als as sehen, good. Als gut sehen. They see you as evil. Sind als bösartig. Is somebody understanding? And don't be surprised if people call you evil. Sie wundern sich, wenn Leute sagen, du bist bösartig. Yeah. Because in their world there is also evil. In ihrer Welt gibt's auch böse. It's satanic world. What they call evil are God's children. The true God children are what they call evil. Sind das evil people. Die sie böse nennen. How we see them as evil. That's how they see you as evil. Wir sie als bösartig sehen, sehen sie uns als bösartig. You know, we will go to little places and see what we have there. Amen. Amen. Again, Satan, what there are things they call evil. Before them, the true God children are evil. Vor ihnen sind die Kinder Gottes böse. You see, before Satan, before his angels, before demons, you are evil. Bist du bösartig? They will say, don't go to those evil people. Sagen, geh nicht zu den bösartigen Leuten. Praise the Lord. Halleluja. Mm. Before Satan's family, für die Familie. You know, as we are Christ's family. So wie wir zur Familie von Christus gehören. Yes, also what is called Satan's family. Und auch die Familie des Teufels. Those without Christ. Die ohne Jesus. Those that hate the truth. Die Wahrheit hassen. Those that fight the truth. Die Wahrheit bekämpfen. They are Satan's family. Das, die gehören zur Familie des Jesus Teufels. Jesus said it in John Jesus 8. Sagt das in Johannes 8. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I'm so glad I belong to Christ's family. Ich freue mich, dass ich zur Familie von Christus gehöre. Amen. I love you so much, Daddy. I belong to your family. Ich gehöre zu einer Familie, Johannes 8. There is the family of Satan. Für die Familie vom Teufel. Jesus said it here also in John 8. Johannes hat das in Vers 37. Jesus hat das in Johannes 8 auch gesagt. He said, I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word has no place in you. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. You see it? He's saying we are not of the same family. Wir gehören nicht zur gleichen Familie. You know, we might be coming from the natural, we might have the natural father that is the same. Vielleicht haben wir den gleichen biologischen Vater. You know, the same Abraham. Die gleiche Abraham. You know, Abraham, these people, they are coming from Abraham. Die Leute kommen von Abraham. They are fighting Jesus. Die Leute, Jesus bekämpfen. Amen. And Abraham, Jesus is coming from Abraham, from Isaac. Jesus kommt von Isaac. Can you get it? Amen. Though they are coming from the same, from the same, but they have different father. Haben sie verschiedene Väter. Can you get it? Different family. Verschiedene Familien. Oh, Daddy. You know, Jesus sees that of the spirit more than that of the flesh. Jesus sieht das von dem Geist mehr als das von dem Fleisch. Our heavenly Father. Unser himmlisches Essen. We pray to him. Wir beten zu ihm. We have relationship with him. Wir haben Beziehung mit ihm. We have to seek him. Wir müssen ihn suchen. You know, all this, they don't belong to the natural. Und all diese Sachen gehören nicht zum natürlichen Menschen. Amen. Amen. 37 again. Yeah, I know that you are Abraham's seed. Do you see it? They are coming from the same Abraham. They come from the natural. The flesh father. But you seek to kill me. Cain killed Abel. Amen? Amen. The natural is always Cain had Abel tutored. Natural, the flesh, is destruction. Das Natürliche, das Fleisch ist Zerstörung. Jesus, said the flesh Jesus sagt, das Fleisch nützt uns nichts. The flesh family profited nothing. Die Fleisch Familie nützt uns the nichts. Flesh thing, the flesh, you know, the flesh decision profited nothing. Die Fleisch Entscheidung bringt uns nichts. That's why I allowed Jesus to help deswegen lasst du, dass Jesus Entscheidung für dich trifft. The flesh, you know, the things of the flesh profited nothing. Die Fleisch nützt uns nichts. Because they bring destruction. Sie bringen einfach nur Zerstörung. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then at 38, I speak that which I have seen with my father. And you do that which you have seen with your father. But he just said, verse 37, he just talked about the same father. And now he's talking about different father. You get it? Praise the Lord. Hallelujah. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the work of Abraham. Oh, Daddy. Jesus sagt, werdet ihr Abrahams Kinder, dann wird ihr mir auch glauben. You know, Abraham was not of the flesh. Er war nicht vom Fleisch. He was of the spirit. Er war vom Geist. He listened to God. Er hat dem Herrn zugehört. He walked with God. Er ist mit Gott gewandelt. He was called Godfrey. Er war the only Freund one that was called Godfrey. Der einzige, der Freund Gottes im Alten Testament genannt wurde. Friend of God. Ein Freund Gottes. If anything God wanted to do, he never keep it away from Abraham. Als er tun wollte, hat er immer Mose offenbart. He always go to him before anything. Er hat erst mal zu ihm gegangen vor anderen. He called him my friend. You know, Jesus also said the same with us. Ja, he said he never hide anything from us. Er versteckt uns nichts. Because we are his friend. Wir seine Freunde sind. He said he no longer call us enemy but friend. Ich bin jetzt kein Feind. And that's why we know all things. Deswegen wissen wir alles. He revealed them to us through the power of the Holy Spirit. Hm. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 40. But now you seek to kill me. A man that had told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Abraham obeyed the voice of God and not disobeyed the voice of God. Do you see it there? Ah, Daddy. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. You know, Abraham obeyed the voice of God. He did not disobey. He did not reject it. He did not ignore it. He did not fight God. He humbled himself before God. Can you get it? That you are fighting me. You are fighting me. If you are really from God, you will know that I'm from God. Wenn wir wirklich von Gott wären, würde man das sagen. But because you are not from him, aber nicht von ihm bist, wirst du seine Stimme nicht hören. Then in verse 41. 41. You do the deeds of your father. He's telling them you are of another family. Ihr tut die Werke eures Vaters, weil ihr gehört zu einer anderen Familie. You belong to another family. Du gehörst zu einer anderen Familie. Daddy, thank you. They said unto him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Mm-hmm. Even Satan says so. Amen. Der Teufel sagt das. 42. Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. You cannot hear my word. Kannst dein Wort nicht hören? You are of your father, the devil. You see, another father. Ein neuer Vater. You have another father. Mit einem anderen Vater. You don't belong. We don't belong to the same family. Wir gehören nicht zur gleichen Familie. No, we are, you know, in the natural. You know, your brothers and sisters. Deine Geschwister. You might even be the same brother and sister. You might even be twins. Ihr könnt sogar Zwillinge sein. But have another father. Different aber father. Unterschiedliche Väter haben. That's what Jesus das is saying. Das sagt Jesus hier. You know, if you can remember that the twins, there was a twins in the Bible. Es gab Zwillinge in der Bibel. It's a Jacob and Esau. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. One was of God, the einer other one von was Gott, not. Und der andere nicht. Amen. You know that you are from the natural family. Das ist ein natürliches Problem. Familie bist, das bringt dir nichts. Oh, Daddy, thank you. Here he talks about Satan's family. You are of your father, the devil. Und die Familie des Teufels. 44. And the lust of your father, you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, the father of it. Praise the Lord. Hallelujah. He just described your family. Your father. Es hat ihren Vater erklärt. You are of your father, the devil. Ihr zum Vater den Teufel. You know, look at Mark 3. Let us go to Mark 3. Markus 3. Mark 3. Markus 3. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. In Mark 3, verse 21. Markus 3, 21. Who will help us to read? Jenny, can you help us to read that? Mm-hmm. 21 and 22. Und als sie, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Daddy. And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him. For they said he is sight himself, and the scribe which came down from Jerusalem said, he had Beelzebub, and by the prince of the devils cast he out devils. Praise the Lord. Mm-hmm. Can you see that they are calling him evil here? Sie nennen ihn hier bösartig. You know, they are calling him devil here. Wenn ihn hier Teufel. Beelzebub really means the prince of lies. Beelzebub bedeutet der Prinz der Lügen. The prince of lies. Der Prinz der Lügen. You know, they call him devil here. Der Look at here. Let's go to John again. Go to John again. John 8. From verse 45 this time. Von Vers 4, 45. Praise the Lord. Hallelujah. And because I tell you the truth, you believe me not. Wenn ihr mir die Wahrheit sagt, weil ihr nicht an das glaubt, was ich sage. You know, when I'm talking to people, wenn ich zu Leuten spreche, dann glauben sie mir nicht, was ich sage. And later, after some time, they und nach ein paar Jahren, oder nach einiger Zeit, glauben sie dann. They never still come to aber dennoch kommen sie dennoch nicht zu Christus. They will say they believe, they sagen, sie glauben, because they have now seen what, weil sie es am eigenen Leib erfahren haben, was ich gesagt and habe und dass es gestimmt hat. What will it take a man to embrace Christ? Was muss passieren, damit ein Mensch Jesus empfängt? And because I tell you the truth, you believe me not, said Jesus. Und weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht, sagt Jesus. 46. Which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? He that is of God heareth God's words. Yea, therefore, hear not, hear them not, because you are not of God. You see it? If you are really of Christ, wenn du wirklich zu Christus gehörst, wirst du hören. Because he's one. Weil es eins ist. Amen. Amen. The truth is always die Wahrheit ist immer eins. If you are really of Christ, wenn du wirklich zu Christus gehörst, you will believe me. Wirst du an ihn glauben. Verse 48. 48. They answered the Jews and said unto him, say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? You see that they are saying to Jesus, you have a devil. Es gibt ein. How they will tell you today that you have a devil. Genauso wie sie dir heute sagen werden, dass du vom Teufel besessen bist. How they will call, you know, when you if you believe Christ and refuse the lies of Satan, und Lügen des Teufels verweigerst, die durch, through friends, die der Teufel husband, durch through wife, Menschen in deinem Leben zu dir and believe Christ, they will und du say, weiter an Christus glaubst, denken die Leute, du bist besessen vom Teufel. You know, it's true that Jesus diese Wahrheit, die Jesus ihnen offenbart, they said sie haben gesagt, er hat den Teufel. They called him evil. Sie haben ihn bösartig genannt. You get it. Praise the Lord. Halleluja. In John 15 said, if they hate me, they will hate you. Wenn sie euch gehasst haben, nee, wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. They call me names, they will call wenn sie mich me beleidigt name haben, werden sie auch euch beleidigen. They call Jesus name. Sie haben Jesus verflucht. They said to him, he have a devil. Sie haben zu ihm gesagt, dass er einen Dämon hat. Praise the Lord. Halleluja. Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father. And you do honor, and ye do dishonor me. And I seek not my own glory. There is one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Oh, daddy, there you go again. You will not see death. Was ist tot nicht sehen? You know, when Jesus opened his mouth, wenn Jesus seinen Mund öffnet, there is always confusion ist immer Verwirrung in ihrer Mitte. Dieser Mann, der spricht schon wieder. Man wird nicht sterben. We believe on you. Wenn wir an ihn glauben, wer bist du? Wer ist er? Daddy, thank you. They said the Jews unto him, now we know that thou art a devil. Abraham is dead, and the prophet. And thou said, if a man keep by saying, he shall never taste of death. Oh, Daddy, thank you. Oh, Father. Tell the Holy Spirit to understand Jesus. Es braucht den Heiligen Geist, um Jesus zu verstehen. Ne? Because if you do not understand Wenn du ihn nicht verstehst, you cannot walk with him. Wirst du nicht mit ihm gehen he können. Can't ever walk through you. Er wird nicht durch dich arbeiten you können, through you. In dir und durch dich. Adam greater than our father Abraham, which is dead. And the prophets are dead. Whom makest thou yourself? Who are you? That if we believe in you, if we keep your saying, we will not see death. Are you bigger than Abraham? Wenn wir deine Worte halten, sollen wir also nicht mehr den Tod sehen. Aber sind deine Worte größer als Abrahams Worte? You know, in flesh, if you are seeing the flesh, wenn du das Fleisch siehst, it is as if Abraham is bigger than Jesus. Es ist so, als ob Abraham größer ist als Jesus. Because, you know, grandfather. Sein Großvater. Can you get it? Grandfather, grandmother. Großvater. Who is there? Praise the Lord. Halleluja. You know, grandfather, can't you listen to your father? Kannst can't du you Vater listen to your forefather? Kannst du our forefather, dear, we are to respect their sin. Wir respektieren das, was in sie the flesh. Im Fleisch. Abraham is greater. Ist Abraham größer? The forefather. Vorväter. Amen. That is the flesh. Die Vorfahren. Yeah, we are not of the flesh. Aber wir gehören nicht mehr zum Jesus Fleisch. Was never of the flesh. Jesus war nicht vom Fleisch. Er war niemals vom Fleisch. Amen. Can you get it? You know, and that is why you know everything of him. Alles will be von of ihm the spirit. War immer vom Geist. Everything. Alles. Everything. You know, his weapon. Seine Waffen. He never used a flesh weapon. Er hat keine fleischigen Waffen. A fleshly weapon. You know, weapon. You know, he used the spiritual weapon. Hat die geistlichen Waffen benutzt. He was always after, because any weapon you use will give you results. Denn jede Waffe, die du benutzt, wird dir ein Ergebnis bringen. A weapon of bitterness. Die Waffe der Bitterkeit, Hass. Of not knowing to speak to people. You know, if you don't, you know, if you just ask you one question, you just see if somebody just pop and throw it out. It's as you are like a time bomb. Das before people, für Menschen. Amen. Before friends, before you know, before you know. Amen. Before your wife, before your husband. Vor Frau, für Mann. Any question, the small thing, you just assume there is a bomb. So, als ob eine Bombe hochgeht. Something explode inside of you. Etwas explodiert in dir. The flesh. Das Fleisch. You know, these people, they were of the flesh. Die Leute waren vom Fleisch. They could only see the flesh. Die konnten nur das Fleisch sehen. They never see the spirit. Die haben den Geist nicht gesehen. And that's why when people are speaking, when die Leute sprechen, I can see the flesh 100%. Sehe ich das Fleisch zu 100%. They can never, you know, religion is of the flesh. Religion ist vom Fleisch. And that's why Christianity is of the flesh. Deswegen ist das Christentum vom Fleisch. There's a place in the Bible, maybe we can get there today. It talked about Christianity. Liebe, gibt's eine Stelle, it's talking about the flesh. Das Fleisch geht. Amen. Amen. Christianity talks about, it's all about Christ's world is the spirit, Christ's kingdom. Das Königreich von Christus. The Christianity is always, they see the flesh. They see your trouser. They see you are wearing trouser, you are making your hair, you are painting. You know, it's everything, it's always, respect your mother, honor your father, honor your mother, it's never honor Jesus. Amen. Aber Religion ist immer vom Äußeren her. Even their pastor, their preacher. They see the flesh. Just as these people could only see the flesh. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 55. Yet ye have to know him. Okay, 54, from 54 this time. Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me. Of whom you say, He is your God. Yet you have not known him, but I know him. You know, if you know the truth, you know your father. Wenn du die Wahrheit kennst, dann kennst du auch deinen Vater. You get it. How do you know your father is through the truth? Wie kennst du deinen Vater durch die Wahrheit? Your father is the way, the truth, and the life. Denn dein Vater ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. You know him. Du kennst ihn. Those under law, they don't know him. Die im Gesetz sind, kennen ihn nicht. It's through the truth you know your father. Amen. Durch die Wahrheit kennst du deinen Vater. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, you have not known him. but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day. Mm. And he saw it and was glad. You know, oh daddy, anytime I read where Jesus speaking, eh? You know, one thing with Jesus, it doesn't matter. He never care of the understanding. Jesus ist ihr Verstehen egal. You know, for with us today, we will be thinking about the understanding. Uns ist immer wichtig, dass wir das verstehen. Can you get it? We will be worried about the understanding. Okay, I'm saying it, they don't even understand me. Ich sage etwas und die Leute verstehen. But upon all, Jesus did not close his mouth and give what he does not have. Aber dennoch hat Jesus nicht seinen Mund geschlossen und das gegeben, was er nicht hat. You know, so many times, what do? We give what they want to hear. Geben wir ihnen das, was sie hören wollen. We give what they have. We give it to them. Das, was wir was wir nicht haben, das geben wir ihnen. Because we are worried about the understanding. Weil wir machen uns Sorgen darüber, ob sie uns if verstehen. I say it this way, wenn ich so sage, according to the spiritual nach der geistlichen Welt, Christ, if I say it according to the truth, wenn ich es nach der Wahrheit they will sage, not understand. Werden sie es nicht verstehen. But Jesus never bothered. Aber Jesus war es egal. Praise the Lord. Halleluja. Jesus never bothered. Jesus war das egal. He was still pouring it on them. Er hat dennoch das ausgeschüttet. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. You know, for some of us, we cannot even say all this again. Because they have to ask him, are you greater than our father Abraham? You know all this. Without we just they don't understand. Let me just say. But Jesus was still there pouring it. Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. They said the Jews. 57. Unto 50. Are thou not yet 50 years old? And hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Amen. Oh, Daddy, thank you. You know, come and explain to them so that they understand you better. Erklär's come and explain to them. Jesus just pour it. Jesus hat's einfach ausgeschüttet. Before Abraham, I am. Vor Abraham bin ich. Ah. They took day of stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. The flesh will always fight you. Das Fleisch wird dich immer bekämpfen. Amen. Amen. The flesh family, they will fight you. Die Fleischfamilie wird dich bekämpfen. Don't expect anything, you know, don't be surprised. Sei nicht überrascht. When they hear your voice, you know, this life after church that you are, you know, after church that you are, you know, people are going to fight you. Leute werden euch people abreißen. Are going to write terrible things. Wenn schreckliche Sachen schreiben. You know, the message when they don't hear, they just say, what is that? When they see your dressing, you know, the flesh family. Das die Fleisch you know, Satan's family, the flesh family, they are Satan's family. Amen? They will fight. Die werden kämpfen. That's the job of their father. Das ist die Accuser Arbeit of the believers. Ihres Vaters. Accuser of the brethren. Do you get it? Kinder Gottes their father is always accuser of the brethren. Ihr Vater klagt immer die Kinder Gottes an. Amen. Deswegen tun sie es auch. Praise the Lord. Halleluja. They have the job of their father. They keep sie on tun doing. Die Aufgabe ihres Vaters. They always look for mistakes. Sie suchen immer nach Fehlern. They look for good English, good suchen words. Nach guten Worten. Oh, there's mistake here. There's mistake. Fehler. No, what they are after is just the flesh. Was sie suchen, ist einfach das Fleisch. The English is not correct. The Dutch is not correct. You know, what they are after is just 100% flesh. Sie sind hinter dem Fleisch her und nicht hinter dem Geist. Praise the Lord. Halleluja. I will speak English more than Jesus. Amen. Aber ich spreche sogar Englisch besser als Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Even Dutch. I don't know if you understand. I know. In the spirit, he can understand everything. But, you know, see me, see you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He was having his own language that he was using. Er hatte seine eigene Sprache, Amen. Mit denen er the zu Leuten gesprochen hat. Amen. Amen. But we get it. What is the time? Okay. You know what they call evil and what we call evil. Was sie bösartig nennen, was wir bösartig nennen. It is also like what they call blasphemy and what we call blasphemy. Genauso wie was sie Gotteslästerung nennen, was wir Gotteslästerung nennen. You know they call hard talk, hard saying, blasphemy. Es gibt Worte, die sie als Gotteslästerung bezeichnen. You know when Jesus go to Matthew 26. Matthäus 26. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Matthew 26. Vers 64 und 65. 64 und 65. Are we here, please? Mm-hmm. Jesus said unto him, thou art said, nevertheless I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the cloud of heaven. Then the high priest rent his clothes, saying, he has spoken blasphemy. What further need have we of witnesses? Behold, now you have heard his blasphemy. Praise the Lord. Hallelujah. But Jesus just revealed the truth to them. Aber Jesus hat ihnen gerade die Wahrheit offenbart. Amen. He just told them the truth. You see, the truth that you know, they call it blasphemy. You know, you saying you are a child of God, and they are the children of Satan. You know, they will call it blasphemy. Amen. So, dass du ein Kind Gottes bist und dass sie Kinder des Teufels sind, Leute werden sagen, dass das Gotteslästerung hast. Praise the Lord. Hallelujah. And what we call blasphemy, you know, in Mark 3, verse 29, you know, when they call the Holy Ghost, that is this power that Jesus was using, that was working through Jesus, Beelzebub. Sie haben die Kraft, durch die Jesus Christus gewirkt hat, als den Teufel bezeichnet. And Jesus called it unpardonable sin. Und Jesus gesagt, es ist eine unverzeihliche Sünde. You see, then Jesus called it blasphemy against the Holy Ghost. Sagst du Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist? Praise the Lord. Halleluja. Before we close, I will quickly just go through here. Amen. Amen. Fighting one another. Einander zu bekämpfen. Husband, wife, brothers and sisters. Geschwister, Ehepartner. Parents and children. Eltern, fighting Kinder. One another is evil before ist bösartig the Lord. Für den Herrn. Amen. Amen. Especially husband and wife. Besonders in einer Ehe. We are to learn how to move with the Lord. Wir müssen lernen, mit dem Herrn zu gehen. Start, so you know, you see the Jesus in your wife. Wir müssen Jesus in unserem see Ehepartner sehen. See Jesus sehen. In your husband. Amen. Amen. Start seeing the outside. Ich hoffe, das Äußere the flesh we always fight. Das Fleisch wird immer kämpfen. You get it. Amen. Amen. The flesh we always fight. Das Fleisch wird immer kämpfen. Amen. Amen. Live. Learn to live by faith. Lerne im Glauben zu leben. Learn to live in the spirit. Lerne im Geist zu leben. In der geistlichen Welt von Christus. In James 3:16. Jakobus 3:16. Where he said, where envy and strife is, there is every evil work. Dort, wo Streit und Eifersucht ist, dort ist jedes böse Werk. There is every evil work jedes of böse poverty. Werk von Armut. You know, you bless the house of the Lord. Wir segnen das Haus Gottes. You know, you are, you know, the Lord is never a liar. Der Herr ist kein Lügner. And you know, you instead of a blessing, you are receiving, you are getting the opposite. Aber anstatt dass wir Segen erfahren wir immer das Gegenteil. You know, we might be in the church and we bless the house of the Lord. Wir sind in Gemeinde und wir segnen das Haus. But outside the church. Aber außerhalb der Gemeinde. You know, are we the weapon we use? Is it of Christ? Wir nutzen, sind die auch von Christus oder vom Teufel? Every evil work of poverty. Jedes bösartige Werk von Armut. You wonder where you are. You are still poor. Wir wundern uns, weshalb wir immer noch arm sind. Why things are not working for you? Wo Dinge nicht funktionieren. Why do you know why problems keep on coming and coming and coming? Probleme sich immer wiederholen. Where left and where envy and strife is, there is every evil work of Satan. Und wo Streit und Eifersucht ist, da ist der Teufel. There is every evil work of barrenness. Da ist Unfruchtbarkeit. You see, to be barren does not mean having children alone. Unfruchtbarkeit or not having children. Hat nicht nur was mit Kindern zu tun. Barrenness covers. Unfruchtbarkeit bedeutet in jedem Bereich. Amen. Amen. There is every form of death. Jede Art von Tod. There is every form of destruction. Jede Art von Zerstörung. There are two reasons why problems, you know, keep on coming. Es gibt Gründe, weshalb Probleme keep on coming. Immer wieder kommen und kommen. You see, two reasons. Zwei Gründe. Why problems are still in our lives? Weshalb Probleme immer noch in unserem Leben sind. It is either one or the other. You are to prove your work. Wir müssen unsere Werke prüfen. That's Galatians 6:4. Galater 6:4. Go to Galatians 6:4. Galater 6:4. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, prove your work. Unsere Werke prüfen. Prove your work. Galatians 6:4. But let every man prove his own work. And then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Praise the Lord. Hallelujah. Prove your work. Prove which side are you. Prüfe deine Werke. Check the side auf welcher Seite stehst du. If you are cooperating with Satan. Kooperierst du mit dem Teufel? How? By Wie? Using his weapon. Indem du seine Waffen to benutzt. Do things. The way you speak to your wife. Sprechen. The way you speak to people around you. Miteinander the reden. Way you speak and treat your, you know, treat people, treat wie wife, treat husband, treat children. Behandeln. Unsere Mitmenschen behandeln. Again, if people speak like that to them, you will be offended with your loved ones. Amen? Ja. That you are the one that will bring them down. Wir sind die Leute, die unsere Liebsten fertig machen, aber wenn unsere Liebsten angegriffen werden von anderen, sind wir die Leute, die es am meisten trifft? Remember what I said earlier, your bed. Das Beispiel mit dem Bett. Where you lay your bed, you see, how you lay your bed is how people are going to lie on it. So wie du dein Bett legst, so werden sich Leute auch draufschmeißen. If you call your dress or your shirt a rag. Wenn du dein Kleid oder dein Oberteil als Fetzen werden Leute auch deine Kleidung schrecklich benutzen. Because you curse it. Weil du verfluchst deine Sachen. Und Leute werden dann auch deine Sachen verfluchen und damit so umgehen. It's as simple as that. Amen. Amen. Again, using Satan's weapon will give you Satan's result. Die Waffen des Teufels zu benutzen, wird uns die Ergebnisse des Teufels bringen. Galater 6, 1 bis 5. Brethren, if a man be taken in a fault, you wish a spiritual restore such a one in a spirit of meekness. Considering yourself, lest thou also be tempted. You see it? Can somebody see it? Amen. Bruder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so hilft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. If a man be overtaken in a fault, you wish a spiritual restore. You know, you that is in Christ. Der du in Christus bist. To be spiritual in Christ's world is to be in Christ. Geistig zu sein heißt in Christus zu sein, die Wahrheit zu kennen. You know the truth and you are in the truth. Du bist in der Wahrheit. You are living the truth. Du lebst in der Wahrheit. You understand the truth. Du verstehst die Wahrheit. And you are seeing the truth. Du siehst die Wahrheit. You are believing the truth. Du glaubst die Wahrheit. And somebody is talking and you can see there is no truth there. Und jemand spricht und du siehst, dass da keine Wahrheit ist. To correct it. Amen. Und du willst you correct it according to the truth. Du bringst Zurechtweisung Amen. Nach der Wahrheit. And not according to the flesh. Nicht nach der and with the spirit of meekness. Mit dem Geist der Sanftmut. Amen. Amen. Love. Liebe. You answer one another in love. Wir antworten einander in Liebe. You are not enemy. Wir sind keine Feinde. You are not. If Jesus can say love your enemy. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde. What will he tell you, love your wife, about your wife? Was wird er dann über deine Frau sagen? How will he, what will he tell you about your brothers and Was wird er dir über deine Geschwister sagen? What will he tell you, what will he tell you about your husband? Was wird er dir über deinen Ehemann If sagen? He can say love your Wenn enemy. Er sagen kann, liebe deine Feinde. Daddy, thank you. He did not tell you hate your enemy. Er hat nicht gesagt, hasse deine Feinde. You know, the way you talk to your wife, you don't even talk to your enemy that way. Die Art und Weise, wie wir jetzt unserer Frau sprechen, so reden wir nicht mal zu unseren Feinden. Praise the Lord. Halleluja. Considering yourself, please thou also be tempted. You know, some of us, we are going to correct somebody before we know it. Wenn wir Leute zurechtweisen, we are already in the flesh. Sind wir selber im Fleisch. There's somebody else have to correct us. Niemand muss uns dann auch wieder belehren und sagen, du bist gerade im Fleisch. Because of our tone. Wegen unserem Ton. Our action, our, you know, how we are putting it. Amen. Then verse 2. Bear ye one another's burdens. And so fulfill the law of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. You know, the husband of the house always wants to say he is something. Will immer sagen, dass er etwas ist. He knows everything. Er weiß he alles. Can't mean nothing in this house. Ohne mich gäbe es hier I alles am Alpha and Omega. Ich bin Anfang und Ende dieses Haushalts. Omega. Was bist du nicht? Except if you want Satan to be the head of this house. Du möchtest der Teufel der Kopf dieser Familie ist. Lass lieber zu, dass Jesus der Kopf der Familie ist. Jesus sollte Alpha und Omega für die Familie sein, nicht der Mensch. Amen. Praise the Lord. Then he said, if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceived himself. How the flesh deceived themselves. So wie das Fleisch einen betrügt. You know, men in the flesh. Wie Männer im How Fleisch they deceive themselves. Sich selbst betrügen. You know, some women also do it. Auch einige Frauen betrügen sich selbst im Fleisch. Du möchtest beweisen, dass du alles weißt. Nobody can talk to you. Nobody can correct you. Und dass niemand dich verbessern kann. You. It's a curse. It's a curse for somebody not to correct you. Es ist ein Fluch, wenn man unverbesserlich ist. If you are going the wrong way, some people are just looking at you. It's a curse. Wenn du in die falsche Richtung gehst und keiner traut sich was zu sagen. It's a curse. Es ist ein Fluch. You know, somebody you love, you will correct that person. Jemand, den man liebt, will man noch verbessern. You know, they are correcting you because they love you. Die Menschen verbessern dich, weil they sie dich lieben. They are telling you, what are you doing? Sie what? Stellen deine Wege in Frage. What is happening? Was passiert? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceived himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own body. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God, wife will not bear their husband's body. Husband will not. You know, you are going to carry your load. Jeder Amen? Wird seine Last selbst tragen. You are going to give the result. Du musst you are going to give the... How do you put it? You are going to give account to the Lord. Jeder wird vor dem Herrn stehen. Amen. You are going to give account to the Lord. Amen. Amen. Let him that is taught in the words communicate unto him that praise the Lord. Amen. That's not where we are going. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. If you are cooperating with Satan, wenn du mit dem Teufel kooperierst, Satan will fight you. Wird der Teufel dich bekämpfen. Because you have his property. Weil du seinen Besitz hast. You know, all this shouting with das ganze one another. Anschreien. And answering somebody as if you are there is you know the way you are answering one another, you know, it is that they are all Satan's property and he will surely come for his property. Und das sind alles Waffen des Teufels und der Teufel wird will come for his property. Für seine wird da sein, wo sein property Besitz ist. Will give you result. Weil sein Besitz wird die Ergebnisse geben. Amen. Amen. And if you are opposite, then number two, if you are opposite Satan. Und wenn du gegen den Teufel bist, wird der Teufel dich bekämpfen. Number one, if you open the door, if you cooperate with Satan, wenn du mit dem Teufel kooperierst, wird der Teufel durch dich gehen. Also, if you are opposite Satan, wenn du gegen den Teufel bist, Satan will fight wird der Teufel dich bekämpfen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Matthew 5, the Lord, the Bible tells us, opposes Satan. Look at it here. Let us quickly go there. Amen. Amen. Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. 10 to 16. He said, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. If you are persecuted for righteousness' sake, wenn du verfolgt wirst wegen der Gerechtigkeit, they are against you because of Christ. Wenn man gegen dich ist wegen Christus, they are against you because you believe Christ. Weil du Christus and not against you because you steal. Und nicht, weil du geklaut hast. Amen. Amen. You know, persecution. People are hiding under persecution today. Leute verstecken sich unter Verfolgung. You know, children, anything that happened, they are persecuting me. It is only for Christ's sake that you are being persecuted for righteousness, for kingdom, for Christ's sake. Amen? Mm-hmm. He said, look at it again. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. And not for other's sake. Amen? Amen? That is for Christ's sake, for choosing Jesus. And not when... You know, when the way you speak to people at home, you speak to them outside, and they are fighting you. The way, you know, after, you know what people do outside. Du kannst nicht sagen, Leute verfolgen mich und es ist Jesus Christus, wenn es in Wirklichkeit einfach nur dein asozialer Charakter ist, theoretisch, der Leute einfach wütend auf dich macht draußen. Weil manchmal verwechselt, oder manchmal verwechselt man das entweder, oder man nimmt das als Ausrede und denkt, keiner mag mich auf Arbeit oder in der Schule, weil wegen Jesus. Aber eigentlich ist es, weil unser Charakter einfach teuflisch ist. Praise the Lord. Amen. Amen. It is for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Amen. Amen. When they were being persecuted because of Christ, wenn man wegen Christus verfolgt wird, wenn man sich für Christus entscheidet, and not for lying or for stealing or for, you know, the different things that people do. Wenn man lügt, wenn man klaut, wenn man asozial ist oder sonstiges. When what you are supposed to, instead of speaking the truth, that's the word of God, the true Christ, you are speaking like them to them, and in every fight, that is not for righteousness' sake. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Blessed are ye. You know, that you are speaking to them. It must be for Christ's sake. Amen. Please listen. Amen. It is for Christ's sake. If for example, they are talking about something that is concerning the natural things. And you are there talking about the natural things with them. And that very thing can be a problem later. But because you did not talk about Christ to them. Instead, you gave them what they want. That's any persecution coming from there is not coming from Christ. If even what you said is, it might not be stealing, it might not be something bad, but according to the world system, that is how you acted. It is not of Christ. I don't know if you get it. Praise the Lord. Auch wenn die Verfolgung nicht kommt, weil du etwas in Anführungszeichen Böses gemacht hast, aber weil du halt einfach mit der Welt kooperiert hast, hast du Verfolgung empfangen, war es trotzdem nicht wegen Christus willen, weil du dich einfach nur angepasst hast. Amen. Amen. You compromise. That's what you see. You compromise with them. And problem comes from them. Und daraus ist das Problem entstanden. It's not for Christ. Du, ich werde verfolgt wegen Amen. Christus. Das hat nichts mit Christus zu tun. Praise the Lord. Halleluja. And blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you, falsely. He said, falsely. Amen. For my sake, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which we are before you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we are to know that Satan fights us in different ways. Wir sollten wissen, dass der Teufel uns durch verschiedene Wege anfällt. Durch unser Geld. Er kämpft durch unser He Geld. Will want us to, you know, sometimes cannot. He always looks for ways to fight. Er sucht nach Wegen, um uns anzugreifen. Through your money, through so that, you know, unnecessary spending. Durch unnötiges Bezahlen. Durch unnecessary buying, unnecessary things. Unnötige Dinge. He will want your focus to be, you know. Er möchte seinen Fokus darauf legen. You know, things being destroyed. You know, the car is bad, the other one is good, bad, the other one. You know, he will want to fight you through different things. Er will uns durch verschiedene Sachen angreifen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It is, you know, it can't be because you are cooperating with them or you are opposite him. Amen. Es kann sein, weil du one of them. You have to prove it. Oder weil du gegen den Teufel bist. Deswegen musst du das prüfen, wo du gerade stehst. Praise the Lord. Hallelujah. There's a place I could have liked us to go, but we cannot go because of the time. That is First Samuel. Amen. Amen. But if you are cooperating with the devil, by using his weapon, you are fighting Christ. Dann bekämpft er Christus. You know, anytime you are using Satan's weapon, wenn man die Waffen des Teufels benutzt, you are fighting Christ. Kämpft er Christus. That is what James 4, from verse 1 said. Amen. Amen. He said, if you are using Satan's weapon, wenn man die Waffen des Teufels benutzt, if you are shouting, if you are, you know, somebody asks you just a little question, the next is as see something exploding you. You know, you are using Satan. You are fighting Christ. Wir ständig gereizt sind und genervt sind. Das sind alles Waffen des Teufels. And in that very place, James 4, 1 to 12. Please read it at home yourself. Amen. Jakobus 4. James 4, 1 to 12. 1 bis 12. It talks about double-minded. You bless the house of God. On the other hand, on one hand, you treat others like shit. You treat others as if you are the God. Amen? Uns geht um diese Zweigesinnhaftigkeit, dass man auf einer Seite halt in Gottes Haus gibt und da ist für das Haus Gottes, aber auf der anderen Seite Kinder Gottes wie Dreck behandelt. You know, you make that cry all the time. Du sorgst dafür, dass Leute sich unwohl fühlen, dass Leute weinen. Und man fragt sich, weshalb Dinge nicht funktionieren. Amen? Amen. Why do people hate us? Deshalb hassen uns Menschen. And fight us in our places of work. Und bekämpfen uns auf der Arbeit. You see, outside, is it for Christ's sake? Ist es wegen Christus? Or for our sake? Oder wegen unserem Charakter? We are to check it. Amen. Wir müssen untersuchen. Praise the Lord. Hallelujah. We will close with 1 Peter. 1. Petrus. Amen. Hier. Let's go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter 4. 1. Petrus 4. First Peter 4, from verse 11. If any man speak, let him speak as the oracle of God. Oh, Daddy. If you speak, if you are going to speak, speak according to the Christ in you. Sprich nach Christus in dir. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Amen. Amen. Amen. Verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happen unto you. Is somebody on hearing this? Amen. Amen. Jenny, can you help us to read verse 12? Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. You know, whatever is happening to you, was auch immer euch passiert, is happening to all God's children. Es passiert allen Kindern Gottes. But in different form. Aber auf unterschiedliche Weise. It might not be the same, but different form. So don't count it as if you are alone in it. Glaub nicht, dass du alleine bist. Praise the Lord. But rejoice in as much as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Amen? Amen. Praise the Lord. If you be reproached for the name of Christ, happy are you. For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Can you see two parts? Their part and your part. Amen? They are two different parts. Amen? Praise the Lord. On their part, the Lord is being spoken evil of. Amen? But on your part, it is being glorified. Amen? Amen. Praise the Lord. But let none of you suffer as a murderer or as a thief. You see it, verse 15. Or as an evildoer or as a busybody in other men's matters. What is not your busybody? I thought that one is pidgin English. Busybody. You see, what is not your business? You want to use your head to carry it. Amen? Dass man sich in fremde Dinge einmischt. Praise the Lord. Amen. You know when they are talking, you know what is not your what is their business that is not your business? When they are talking about their evil things. Wenn sie über ihre bösartigen Sachen sprechen. And you want to, you want to be part of it. Davon sein, du willst mitlästern. They are not talking about you. It's Christ that is about you and Christus not about all that. Sache. You understand me? Etwas anderes. Especially those of us that are walking. You know, besonders die Leute, die arbeiten, in der Pause. You know, we can sit with them. Wir können bei ihnen sitzen. And that was one of the reasons I didn't, when I was walking naturally outside, you know, I did not like break time. Deswegen mochte ich damals die Pause bei mir nicht, weil ich gearbeitet habe. If I am alone, wenn ich alleine bin, war mir das lieber. Then I take Bible, because I was always having a small Bible with me. I take it and then I was not even a preacher or a pastor. So I was, you understand, but I was a child, being a child of God. Amen? But I take my Bible, I just read. But once they are sitting down together and they are talking, you know, what they are saying, there's not in Christ. And if they are not saying Christ. And you are one, you want to play busybody. Can you see? That's and you want to know, what are you going to add? Trägst du, are you going to speak like that? In dieser, or you are going to speak Christ into what they are saying? Wirst du Christus in das Gespräch sprechen? Amen. Genauso wie sie dann reden. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, then I did not like when we just sit down together, we are talking, because I can see whatever is coming from them is always evil. Aus ihnen herauskommt, aber bösartig. Ich wollte kein Teil davon sein. And those things, I did not want it. Amen? Amen. So most of the time, I don't like break. Sie mochte ich Pause nicht. That's what the Lord is saying here. Er sagte hier, ja. Part of it. Amen? What do you discuss with them? Was sprichst if du mit ihnen? Miss, wenn are du bei ihnen bist, was redest du you da? See, if you, are going to say anything, was let it be Christ. That you inject into it. And stop, don't speak death. That, what are be coming out from them has been death. Denn das, was aus ihnen herauskommt, ist Tod. And you coming. Und du you that the Bible called the salt of this world. Der eigentlich ja das Salz der Welt ist. He called you the light of this world. Das Licht dieser and Welt. You are coming. And what is coming out from you should be light. Was aus dir kommt, sollte Licht sein. It should be the salt of this Salz world. Sein. That without you, that food is not tasty. Das ohne dich can ist you dieses, get it? Ist diese you're Speise supposed to change what is there. Du musst but what do some of us just have to eat? Aber einige is that your business? Sind einfach Teil davon. Praise the Lord. Halleluja. Yet if any man, verse 16, 16, let's look at it. Yet if any man suffer as a Christian, do you see it? He says, if you suffer as a Christian. Here, as a Christian, is talking about the fruit and not the root. Hier als Christ bedeutet die Frucht und nicht die Wurzel. Christian is about the fruit. Christsein ist über die Frucht. Christ is about the root. Und Christus ist die Wurzel. Das Königreich is die Wurzel. You know, Christian is a fruit and is the flesh. Ist das Fleisch, amen? Ist das Äußerliche. A flesh, the flesh is called Christian, amen? Christentum. The fruit. Die Frucht. That is stealing, lying. You know, all this. But the fruit, the root is rejecting Christ. Aber the root is ignoring Christ. Die Wurzel ist Christus verweigern. And that is what Christ's kingdom is all about. The Christ kingdom is not about your lying, your stealing, your fornication. It's about your rejecting Christ. The reason, like John 16, He said the Holy Spirit will reveal the reason. Will help us to know the reason. Which is rejecting Christ and ignoring Christ. Amen. That is of Christ's kingdom. But Christianity, that is the fruit. They see your lying, they see your sin, they see the dress you are wearing, they see you are painting your mouth, you are making your hair. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. For this time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of Christ? Praise the Lord. Amen. And if the righteousness scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? Two things, ungodly and sinners. Die Gottlosen und die Sünder. Praise the Lord. Hello. That's the message. Yeah. Amen. Amen. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their soul to him in well-doing as unto a faithful creator. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we